Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen. Ein neues Verpackungsgesetz soll Recycling verbessern und die Müllflut eindämmen. Was wird jetzt aus dem Plastikmüll? Ein Feature von Jan-Uwe Starr. Mensch, und ich glaube, das ist hier die tiefste Stelle, vielleicht sogar hier noch ein bisschen. Die Wolken hängen tief. Die Nordsee hat sich zurückgezogen bis an den Horizont. Kalt und feucht erstreckt sich das Wattenmeer vor St. Peter-Ording. Da müssen wir quasi durch und drüber. Müssen wir sehen, wie das. Kein schöner Tag für eine Wanderung zwischen Salzwiesen, Sandbänken und Prielen. Doch Jennifer Timrod will hier etwas zeigen. Strandgut, das die Nordsee mit jeder Flut heranspült. Plastikflaschen, Badelatschen. Das ist offensichtlich eine Fleischsoße aus den Niederlanden, ja. Da vorne ist die nächste Wasserflasche. Bezellmargarine haben wir hier. Plastikmüll. Wohin man auch schaut. Reste von Fischernetzen, Einwegrasierer, kleine undefinierbare Plastikschnipsel und immer wieder Kunststoffverpackungen. Aus Holland, aus China, aus Deutschland. Oh nee, das ist irgendwie auch eine Lebensmittelverpackung. Snacktomaten. An den öffentlichen Badestränden sammelt die Gemeinde den Müll aus dem Meer täglich weg. Doch hier in den abgelegenen Salzwiesen und Vogelschutzgebieten schafft sie es nicht. Vor 5 Jahren hat Jennifer Timrod, gelernte Krankenschwester, einen Verein gegründet. Küste gegen Plastik. Regelmäßig organisiert sie freiwillige Müllsammlungen im Watt vor St. Peter-Ording. Das Engagement der Bürger ist groß. Doch ihr Kampf gegen die Flut aus Plastikmüll ist nicht zu gewinnen. Denn das Meer ist voll davon. Und das Material verrottet einfach nicht. Das sieht mir aber auch sehr, sehr alt aus. Pitzbuin, Sonnenmilch. Da ist noch gar kein Barcode drauf. Also das würde ich hier für eine echte Antiquität halten. Jennifer Timrod packt die alte Sonnenmilchflasche ein. Ein Erinnerungsstück, vermutlich aus den 60er Jahren. Der Frühzeit des Plastikbooms. CO plus VH3, wir alle sind dabei. Aus Kalk und Kohle, Wasser, Sand, da macht man heute so allerhand. Chemie, Chemie, Chemie ist keine Hexerei. Die Chemie hat mit den Kunststoffen, den Polymeren, die Welt verändert. Hat sie bunter gemacht, praktischer. Auch die Verpackungen. Von Obst und Gemüse bis zu Autos. Unzählige Produkte werden heute in Plastik verpackt. Hinter den Kunststoffen steht eine mächtige Industrie. Auch in Deutschland. 3.300 Unternehmen mit rund 400.000 Arbeitnehmern. Haupteinsatzgebiet für das Material aus Erdöl: Verpackungen. Über 3 Millionen Tonnen pro Jahr allein in Deutschland. Die nach kurzem Gebrauch zu Abfall werden. Der eingesammelt, entsorgt oder verwertet werden kann, aber doch vielerorts in die Umwelt gerät. Irgendwann im Meer landet und dort bleibt. Über Jahrzehnte. Jahrhunderte sogar. Das Überraschungsei zum Beispiel. Spaß für wenige Minuten. Im Meer hält es sich geschätzte 400 Jahre. Seit einigen Jahren hat die Plastikmüllflut auch das öffentliche Problembewusstsein erreicht. Als globale Umweltkatastrophe, gleichauf mit der Klimakrise. Dramatische Berichte aus aller Welt, Protestaktionen. Die Reaktionen? Maßnahmenkataloge aus der Politik, EU-Verordnungen, freiwillige Vereinbarungen mit der Industrie, neue nationale Gesetze. Wie jetzt das neue Verpackungsgesetz. In Kraft getreten am 1. Januar. Es soll das Recycling von Kunststoffen deutlich erhöhen, die Kreislaufwirtschaft stärken, Abfall zu Rohstoff. Dem Plastik ist der Kampf angesagt. Doch die Interessen der Beteiligten sind sehr unterschiedlich. Wenn Sie sich angucken, mit wie wenig Material wir Produkte schützen können, wenn Sie sehen, wie wenig Kraft wir aufwenden müssen, um etwas formstabil zu halten, wenn Sie sehen, wie Sie einen Kunststoff dehnen können, also es ist schon so ein Multitalent, der Kunststoff. So sieht es Thomas Reiner, ein Verpackungsentwickler. wenn man in Supermärkten in der Obst- und Gemüseabteilung steht und man sieht, dass 63% des Obstes und Gemüses in Plastik und Pappe vorverpackt ist, das ist die aktuelle Zahl, die es dazu gibt, dann wird ja offenkundig, dass wir ein Problem haben. Sagt Thomas Fischer von der Deutschen Umwelthilfe. Und Gerhard Kotschig vom Umweltbundesamt stellt fest, also die Verpackungen nehmen so gut wie auf dem ganzen Markt die Verpackungsgewichte ab. Es werden Materialien pro Verpackung eingespart und trotzdem haben wir einen Verpackungsanstieg, weil mehr Nahrungsmittel und Getränke verkauft werden. Einige Plastikverpackungen müssen verboten werden, fordert der Manager eines Entsorgungsunternehmens. Ich halte es für zwingend erforderlich, dass wir Regulierungen finden, die den Einsatz von Kunststoffen, insbesondere in dem Einmalgebrauch, drastisch reduziert. Es muss mehr Kunststoff recycelt werden, fordert das neue Verpackungsgesetz. Verbote gibt es dort bisher nicht. Haben Sie nicht noch Altpapier, Flaschen, Gläser oder Schrott? Klingelingeling, schnell geben Sie es mir, sonst holt sich's die FDJ. Eine DDR-Mark pro Kilogramm Thermoplaste. Das bezahlte die staatliche Sekundärrohstoffverwertung Zero den Bürgern. Die Kunststoffverpackungen waren damals so selten wie wertvoll. Mit der Wiedervereinigung brach die Zero zusammen. Gleichzeitig rollte eine Flut heran, mit aufwendig verpackten Konsumgütern aus dem Westen. Zu viel für die kleinen Mülltonnen und Deponien der ehemaligen DDR. Aber auch in den alten Bundesländern gab es längst Probleme, erinnert sich Günther de Hust, Abfallexperte beim Öko-Institut. Die Deponien waren voll, Müllverbrennungsanlagen waren wenig akzeptiert. Und es gab einen Engpass und dann hat man gesagt, okay, bevor wir jetzt die großen Mengen exportieren, das war speziell in Süddeutschland, Exporte nach Frankreich sehr stark verbreitet, dann hat man gesagt, man muss zumindest mal die Verpackungsabfälle, die stark zugenommen haben, die ein großes Volumen ausmachen, die auf der Deponie damit auch viel Platz wegnehmen, die wollte man quasi dem Verursacher zur Behandlung geben. Der erste gesamtdeutsche Umweltminister, Klaus Töpfer, musste reagieren. Erstmalig setzte er beim Verpackungsmüll konsequent ein Prinzip durch, das im Abfallgesetz längst angelegt war. Das Verursacherprinzip. Das war von Töpfer ein sehr geschickter Schachzug damals. Er hat gesagt, ihr müsst dieses Problem lösen. Ihr entscheidet selbst, wie ihr das löst. Das bleibt euch überlassen, aber ihr müsst das Problem lösen. Und dann gab es das Druckmittel, wenn ihr kein eigenes System aufbaut, dann dürfen die Bürger die Materialien zurück in die Läden bringen. Das wollte niemand, das war klar. 1991 wurde die sogenannte Verpackungsverordnung verabschiedet. Sie forderte, dass sich die Verpackungshersteller nicht nur um das Einsammeln der Verpackungsabfälle kümmern müssen, sondern auch um deren, zumindest teilweise, Wiederverwertung. Die Wirtschaft war gezwungen, dafür ein entsprechendes System aufzubauen, das sogenannte duale System. Das Problem mit diesem System war, dass man eben nur in Bezug auf einige Wertstoffe wie Glas, Papier und ähnliches, Metalle natürlich, auf bestehende Recycling-Systeme bauen konnte. Für Kunststoffe musste man sowohl die Sortierung als auch das Recycling mehr oder weniger von Null aufbauen. So wurde 1991 zum Geburtsjahr für die gelbe Tonne, den gelben Sack und den grünen Punkt. Und zum Startpunkt für den rasanten Aufstieg einer privatwirtschaftlichen Entsorgungs- und Recyclingbranche. Rund 400 Tonnen Kunststoff und Verbund, Metall- und Aluminiumverpackungen kann die Anlage täglich verarbeiten. Zunächst wird das Material gelockert, dann nach Größe und Fraktion sortiert. Ein Werbevideo der Alba Group, einem der größten Unternehmen und Technologieführer in der Recyclingbranche. Mit modernsten Anlagen sortiert und verarbeitet man hier Verpackungsabfälle. Hightech ist auch die eingesetzte Infrarottechnik. Sie erkennt die Zusammensetzung diverser Kunststoffarten. PET, Polyethylen, Polystyrol und Polypropylen landen so auf jeweils getrennten Bändern. Von einem lokalen Berliner Familienbetrieb entwickelte sich das Unternehmen zu einem international agierenden Konzern mit Milliardenumsatz. Aber nicht nur Alba, sondern die gesamte private Entsorgungs- und Recyclingbranche erlebte seit den 1990er Jahren einen sagenhaften Boom. Wurde über Jahre zur stärksten Wachstumsbranche in Deutschland mit zweistelligen Wachstumsraten. und machte den Handel mit Altplastik aus Haushalten und Gewerbe zu einem weltweiten Geschäft. Der Industriehafen in Bremen. Sitz der Firmenzentrale von Nielsen, der Nummer 3 unter den großen deutschen Entsorgern. Geschäftsführer Hans-Dieter Wilken hat sich Helm und Warnjacke übergezogen für einen Rundgang über den Betriebshof. Große Ballen aus gepresster Pappe und Plastik stapeln sich dort, fertig zur Verladung. Alles Verpackungen aus Industrie und Gewerbe, sagt Wilken. Der Container auf bei den Kunden selber und in einem zweiwöchigen, vierwöchentlichen Rhythmus, wie auch immer das vereinbart ist mit dem jeweiligen Kunden, holen wir diese Materialien dann ab, fahren sie zu unserem Betriebshof hier in Bremen. Dort werden die Materialien gesichtet, gegebenenfalls sortiert und zu Ballen verpresst. Gut 50% aller Verpackungsmaterialien fallen in Gewerbe und Industrie an. Wilken zupft an einem der gepressten Folienballen. 98,2, sagt er. Die reinste Qualität, die bei Nielsen sortiert wird. Zu 98% transparente Materialien. Daraus lassen sich problemlos neue Folien und verschiedene andere Produkte herstellen. Entsprechend gut sind sie zu verkaufen. An Verwerter in Deutschland zumeist. Aber auf dem Betriebshof stapeln sich auch andere, minderwertigere Qualitäten. In dem Moment, wo Sie schwarze oder stark eingefärbte Folien haben, haben Sie natürlich bei der Mischung, wenn Sie ein neues Produkt herstellen wollen, immer schon eine Grundfarbe drin, die natürlich erstmal grundsätzlich störend ist. Nichtsdestotrotz werden diese Folien verarbeitet in bestimmtem Maße. In den vergangenen Jahren ließen sich die minderwertigen Qualitäten problemlos verkaufen. Vor allem nach China. Man kaufte und sortierte dann vor Ort. Mit billigen Arbeitskräften. Man kann sich das praktisch schon so vorstellen, dass sehr viel von den Materialien, die nach China geliefert worden sind, dort manuell, also das heißt von vielen kleinen Menschenhänden, auseinandersortiert worden sind. Ein Großteil der angeblichen Wertstoffe aus den um die halbe Welt transportierten Plastikabfällen konnten aber auch die Chinesen nicht mehr gebrauchen, weil eben als Störstoffe nicht verwertet werden konnten. Und dann ja auf Deponien oder eben gerade auch nicht auf Deponien, sondern in der Umwelt verblieben sind. Was dazu geführt hat, dass die Regierung in China gesagt hat, diese Materialien wollen wir nicht mehr importieren. China will seine Umweltprobleme nun gezielt angehen. Auch beim eigenen Plastikmüll. Deshalb baut man jetzt eigene Sammel- und Recycling-Systeme auf. Und verhängte vor genau einem Jahr einen Importstopp für Altkunststoffe. Ein Schock für die Entsorgungsbranche in ganz Europa, denn es geht um fast 1 Million Tonnen pro Jahr. Material, das sich nun auf ihren Betriebshöfen türmte, zu riesigen Bergen. Doch inzwischen hat man Alternativen gefunden. In Malaysia, Vietnam, Indonesien. Ländern, die genug Probleme haben mit eigenen Plastikabfällen. Und fragwürdigen Alternativen in der Heimat. Der Rückstau wird letzten Endes dadurch abgebaut, dass minderwertige Sorten, die vorher verwertet worden sind, nicht mehr verwertet werden, sondern verbrannt werden. Unter Umwelt- und Nachhaltigkeitsgesichtspunkten ist die sogenannte thermische Verwertung nur eine Notlösung. Sie erzeugt zusätzliche CO2-Belastungen und produziert große Mengen schadstoffbelasteter Asche. Deshalb verlangt das neue Verpackungsgesetz, das jetzt in Kraft getreten ist, mehr Recycling statt Verbrennung. Ab jetzt müssen 58,5% und ab 2022 sogar 63% aller eingesammelten Kunststoffabfälle stofflich verwertet werden. Das heißt, für neue Plastikprodukte. Diese Anforderung ist nicht einfach. Was uns ganz wesentlich fehlt in der Kette der Versorgung mit Recyclingmaterialien generell, ist der Wille der Industrie, genau diese Kunststoffe, die nicht diesen hohen Reinheitsgrad wie Neuware haben, wieder einzusetzen. Wilkens Vorschlag als Verbandssprecher der Entsorgungswirtschaft: Die Industrie muss zum Einsatz von Recycling-Kunststoffen verpflichtet werden. Am besten per Gesetz. Doch das hat der Gesetzgeber bisher nicht gewagt. Man setzt auf Freiwilligkeit. Zellhaube, ja, das ist Granulat. Das ist so, was aus Extruder dann rauskommt, ja, in diesem Form. Das ist auch unser Endprodukt. Das sind so kleine Korten in den Rundform, das sind so die geschnittenen Spaghetti. Ja. Mancina Ulsnik-Krump aus Slowenien ist eine Frau, auf die sich viele Augen richten in der Entsorgungs- und Recyclingbranche. Denn die promovierte Chemikerin hat schon mehrfach Auszeichnungen bekommen. Für ein Granulat, das sie aus Plastikabfällen kreiert hat. Hergestellt wird es im Kunststoffverwertungsbetrieb der Alba Group im brandenburgischen Eisenhüttenstadt. Der Name? Procyclen. Die Geheimnis ist, dass das Material, das kommt rein, hat die Eigenschaften, das eigentlich schon niedrigen Qualität sind. Und was machen wir hier? Wir dosieren dazu die verschiedenen Additiven und Modifikatoren, also so chemischen Substanzen. Und mit das verbessern wir Qualität so, dass Material wirklich ein gutes zweites Leben hat. Der Kunststoffverwertungsbetrieb in Eisenhüttenstadt ist voll ausgelastet. Produziert rund um die Uhr, 7 Tage in der Woche. Verarbeitet pro Jahr 50.000 Tonnen Plastikverpackungen aus Sortieranlagen der Alba Group zu hochwertigem Granulat. Und soll jetzt noch erweitert werden. Denn das neue Verpackungsgesetz sorgt dafür, dass noch mehr Plastikabfälle aus dem dualen System recycelt werden müssen. Hochwertiges Recyclinggranulat, wie das Procyclen, habe die gleichen Eigenschaften wie Neumaterial, sagt die Chemikerin aus Maribor. Entsprechend gut sei es zu verkaufen. Sogar nach China. Für Material, das gute Qualität hat, gibt es immer Abnehmer. Recyclingmaterial und Recyclingmaterial sind zwei unterschiedliche Sachen. Ja. So, wenn die gute Qualität ist, gibt es auch die Abnehmer. Und mit unserer Qualität haben wir zum Zeit keine Schwierigkeiten, Material im Markt zu verkaufen. Eigentlich im Gegenteil. Ja. Das liegt aber auch am günstigen Preis. Denn die Kosten für Sammlung, Sortierung und Verwertung der Rohstoffe aus gelben Tonnen und Säcken übernehmen wie schon bisher die Verbraucher. Mit jeder Verkaufsverpackung, ob im Supermarkt oder Online-Shop, werden Lizenzabgaben für die inzwischen 9 dualen Systeme fällig. Bislang durchschnittlich 12 Euro pro Jahr für jeden Bürger. Aber, sagt die renommierte Altkunststoffexpertin Ulsnig Krump, wenn künftig noch mehr recycelt werden muss, dann sollte sich auch das Ausgangsmaterial verändern. Weniger hochaggressiven Farben im ersten Leben, ja, weil natürlich wir müssen Material überfärben. Dann, wenn möglich wäre, weniger Multilayers-Produkten, weil was heute ist, das haben wir sogar in einer ganz einfachen Flasche, sehr verschiedenen Layers von Material, das bedeutet die verschiedenen Kunststoffen. Jetzt der Nachteil beim Kunststoff ist, dass eigentlich wir könnten nur dieselben Sorten von Material zusammen recyceln. Kurz gesagt, schon beim Design der Verpackungen sollten die Voraussetzungen für ein späteres Recycling mit eingeplant werden. Deshalb sucht die Recyclingwirtschaft jetzt das direkte Gespräch mit der Verpackungsindustrie. Doch die Verpackungswirtschaft verfolgt ihre eigenen Ziele. Aus Kalk und Kohle, Wasser, Sand, da macht man heute zu allerhand. Chemie, Chemie, Chemie ist keine Hexerei. Chemie, Chemie, Chemie ist keine Hexerei, ist keine Hexerei. Für uns ist immer wichtig, dass auf der einen Seite wir das, was schöpferisch möglich ist, ausschöpfen, auch denken und erfinden können. Auf der anderen Seite aber auch verstehen, ob es vom Verbraucher verstanden und gewollt ist und ob es technisch auch umsetzbar ist. Kreativität und Realität verbinden. Packaging Creality hat man dieses Angebot getauft bei der Berliner Unternehmensberatung Berns und Partner. Denn verpacken bedeutet viel mehr als nur einpacken. Verpackungen haben eine Querschnittsfunktion, sagt Thomas Reiner, Verpackungsingenieur und Vorstand. Das fange beim Produkt an. Gibt Identität, schützt das Produkt, geht rüber nachher, dass sie natürlich eine Logistikaufgabe hat. Aber dann geht es weiter, eine Marketing-Verkaufsaufgabe, aber auch, ist ein Preispunkt, kostet natürlich auch Geld. Und damit berühren sie nahezu alle Unternehmensbereiche. Die Verkaufsverpackungen bestimmen das Image der Produkte, oft mehr als der Inhalt. Wenn Sie sich im Lebensmittelbereich ansehen, wenn es darum geht, dass das Ganze eben lecker und appetitlich rüberkommt, was man so neudeutsch Appetite Appeal nennt, da hat Deutschland sicherlich eine Qualität erreicht, die sich überall in der Welt sehen lassen kann. Deutsche Hersteller gelten als führend bei moderner Verpackungstechnik, sind ein wichtiger Player auf dem globalen Verpackungsmarkt, auf dem sich ständig neue Trends herausbilden. Aktuell getrieben durch die Digitalisierung, der Trend zur individualisierten Verpackung. Sie soll den Konsumenten ganz persönlich ansprechen, mit Hilfe von aufgedruckten Codes und dem Internet. Sie haben eine Verpackung, Schokolade, dann gehen Sie rauf mit Ihrem Smartphone. Die Verpackung ist individualisiert, dann erzählen Sie eine Geschichte für Ihre Schwester und schicken die Verpackung rüber. Sie geht mit dem Smartphone wieder auf den Code und bekommt Ihre individuelle Videogrußbotschaft. Ein anderer großer Trend, auf den sich die Verpackungsindustrie einstellt, Mobilität. Konsumiert wird unterwegs. Stichwort Coffee to go. Immer mehr Produkte werden direkt zum Kunden nach Hause geliefert. Stichwort Online-Shopping. Dazu kommen immer kleinere Haushalte, wieder verschließbare Verpackungen, die Lebensmittel frisch halten und, und. All das fordert Verpackung. Neue, kreative und kostengünstige Verpackung. Oftmals die idealen Werkstoffe dafür, Kunststoffe, die auch kombiniert werden können. Manchmal haben sie eine Folie, die ist halb so dick wie ein Haar und sie haben dann 7, 8 bis zu 12 verschiedene Lagen. Und diese Lagen brauchen sie, um den idealen Schutz zu haben mit minimalem Materialeinsatz. Die sogenannten Multilayer-Materialien helfen, Material zu sparen. Das heißt, weniger Rohstoffeinsatz, weniger Abfall. Andererseits, Multilayer-Folien lassen sich nicht recyceln. Und Recycling ist jetzt zunehmend gefordert durch das neue Verpackungsgesetz. Wenn wir also jetzt das Ganze umdrehen und ans Rezyklieren vorrangig denken, dann wird das in vielen Bereichen dazu führen, dass wir mehr Verpackungsaufwand betreiben, dass die Materialien wieder dicker werden. Und wir werden feststellen, dass wir dann mehr Kunststoff brauchen, um die gleiche Verpackungsleistung zu erbringen, die wir heute mit diesen Verbundmaterialien vollbringen. Weniger Neumaterial oder mehr Recycling-Kunststoff? Was ist nachhaltiger? Nicht immer sei das eindeutig zu klären, sagt Verpackungsentwickler Rainer. Sagt auch das Umweltbundesamt. Gleichzeitig steigen die Erwartungen an die Verpackungsentwickler. Nachhaltigkeit fordert der Handel. Nachhaltigkeit fordern auch die großen Markenartikler. Neue Ideen sind also gefragt für den globalen Verpackungsmarkt. Marschier mal so voran, ne? Also wir sind nicht die klassische Designagentur, die einfach nur probiert, hier schicki zu machen, sondern wir haben viele Ingenieure und wir probieren es sinnvoll zu machen. Bei Bernd und Partner schaut man sich danach um, sammelt innovative Beispiele aus aller Welt. Rund 3000 Verpackungen umfasst das Archiv. Thomas Rainer greift sich eine bauchige Flasche aus dem Regal. Die Verpackung für einen Weichspüler. Was Sie hier sehen, ist zum Beispiel der Versuch, eine Flasche aus Kunststoff weitestgehend außen durch eine Kartonlösung zu ersetzen, wie Eierkartons, die Sie haben. Ich kriege die gleiche Steifigkeit, brauche aber nur einen Bruchteil des Kunststoffs. Und das ist dann faszinierend, weil da hängt eine Technik dahinter. Und für uns ist spannend zu sehen, aha, da hat einer schon die Technologie gelöst und da funktioniert was. Eine Kreation aus Österreich, die mit Hilfe von Pappe über ihr Inneres hinwegtäuscht. Plastik. Gut recycelbar sind die verbundenen Materialien aber nicht. Zwar gibt es auch schon etliche Beispiele für Verpackungen, die den neuen Anforderungen für Wiederverwertbarkeit genügen, aber dennoch ist auch zukünftig noch viel Packaging-Creality gefragt. Die Kombination aus Kreativität und Realitätssinn. Jährlich 10 Millionen Tonnen Recycling-Kunststoffe könnten bis 2025 innerhalb der EU bereitgestellt werden, heißt es aus Brüssel. Das hätten Unternehmen im Rahmen einer Selbstverpflichtungskampagne zugesagt. Doch noch immer bleibt die Frage, wohin damit? Denn auf der Nachfrageseite gibt es erst Zusagen für 5 Millionen Tonnen, also gerade mal die Hälfte. Wird der Markt das Problem allein lösen? Zweifel sind angebracht. Auch das neue deutsche Verpackungsgesetz setzt auf die Selbstregulierung des Marktes. Ein zentrales Verpackungsregister soll dabei helfen. Getragen von einer privaten Stiftung der Entsorgungswirtschaft, des Handels und der Kunststoffindustrie. Jeder, der in Deutschland eine Verpackung auf den Markt bringt, muss diese nun im zentralen Verpackungsregister anmelden. Zusammen mit dem Umweltbundesamt soll die Stiftung Mindeststandards für die Recyclingfähigkeit von Verpackungen erarbeiten. Die ersten Ergebnisse werden jedoch erst zum September dieses Jahres erwartet. Diese Mindeststandards, die sollen dafür sorgen, dass in Zukunft weniger Verpackungen in Verkehr gebracht werden, die nicht mehr recyclingfähig sind. Allerdings haben wir unsere Zweifel, ob das so funktionieren wird. Sagt Thomas Fischer, Experte für Kreislaufwirtschaft bei der Deutschen Umwelthilfe in Berlin. Denn bei den Verkaufsverpackungen stünden nun mal die Marketingaspekte im Vordergrund, gerade bei den Markenartikeln. Daran werden, so Fischer, auch die je nach Recyclingfähigkeit gestaffelten Lizenzgebühren nichts ändern. Auch zu dem obersten Ziel der Abfallpolitik, der Vermeidung von Abfällen, werde das neue Verpackungsgesetz wohl nicht viel beitragen. Denn freiwillig werden die Konsumgüterhersteller kaum auf ihre aufwendigen Verpackungen verzichten. Beispiel Zahnpastatube. Eine Zahnpastatube, die nur im Regal liegt, ohne Verpackung, ist für den Verbraucher nicht attraktiv. Da sieht man ja nicht mehr, dass das ein Markenprodukt ist. Deshalb muss eine Pappschachtel drumherum und die muss dann natürlich auch noch glänzen, silber eingefärbt sein. Und damit sich das nett anfasst, muss auch noch eine Folie über die Pappe gezogen werden, eine PE-Folie. So denken Verpackungshersteller. Letztlich seien die Verbraucher in der Verantwortung, meint man beim Umweltbundesamt in Dessau. Denn ihr Konsumverhalten und ihr Lebensstil entschieden auch über die Menge und die Art der Verpackungen. Zurück nach St. Peter-Ording an der Nordsee, wo sich ein kleiner Verein gegen die Plastikmüllflut stemmt. Aber die Müllsammelaktionen im Vogelschutzgebiet allein reichen Jennifer Timrod, Aktivistin von Küste gegen Plastik, nicht mehr. Der Widerstand gegen problematische Verpackungen muss früher beginnen, findet sie, im Supermarkt. Ja gut, hier in der Gemüseabteilung gibt es natürlich auch immer jede Menge in Plastik verpacktes Zeug. Hier sehen wir gerade noch Erdbeeren, ist ja auch nicht gerade die Saison dafür, oder Cranberries in dicken Plastikverpackungen. Sehr viel von diesen To-Go-Verpackungen jetzt auch, also ein Joghurt mit Müsli im Deckel. Dann hat man oben noch so eine Müsli-Schale, eine extra Schale drauf und einen eingeschweißten Plastiklöffel noch mit dran. Also. Jennifer Timrod zieht jetzt ihr Smartphone aus der Jackentasche. Also jetzt kann ich hier, Moment. Wischt über den Bildschirm, hin zu einem blauen Symbol. Darauf zwei Pfeile in entgegengesetzter Richtung. Darunter ein englischer Text. Replace Plastic. So, jetzt starte ich eben die App. So, jetzt kann man hier den Barcode-Scanner öffnen. Dann öffnet sich eben die Kamera vom Smartphone. Und man kann sich jetzt eben Produkte wie diese Erdbeeren hier nehmen und den Barcode scannen. Nur 2 Sekunden, dann ist das Produkt in einer Online-Datenbank identifiziert. Noch ein Fingertippen und schon sendet das Smartphone eine Nachricht. Man sendet eben mit einem Knopf eine Nachricht, die man auch in der App nachlesen kann. Das ist eine recht freundlich formulierte E-Mail, die der Anbieter des Produkts erhält, wo dann drin steht eben, dass wir dieses Problem mit dem Plastikmüll haben, dass es sich in der Natur eben so schädlich zeigt und dass aus diesen Gründen eben immer mehr Verbraucher sensibilisiert sind für dieses Thema und dass der Verbraucher, der das einsendet, sich vom Hersteller wünscht, dass er sich da eine Verbesserung für einfallen lässt. Küste gegen Plastik sammelt die Einsendungen, leitet sie dann dem jeweiligen Hersteller oder Händler zu. Seit einem Jahr kann sich jeder die App Replace Plastic auf sein Smartphone laden. Bis jetzt habe man die Aktion noch nicht an die große Glocke gehängt. Und dennoch ist sie ein wahrer Renner. Das zeigt die aktuelle App-Statistik. 142.584 Einsendungen sind damit bisher erfolgt. Und 9.600 E-Mails sind über das System an Hersteller und Anbieter jetzt schon versendet worden. Also das heißt, bei den Verbrauchern kommt diese Möglichkeit, sich ganz schnell und unkompliziert zu beschweren und eine Veränderung zu erbitten, sehr gut an. Ne? Bei Aldi, Lidl und Penny, ebenso in Biomärkten wie Alnatura, überall stoßen Kunden auf Plastikverpackungen, die sie nicht mehr haben wollen. Reaktionen gibt es auch schon, sagt Timrod. Bei kleinen und mittleren Unternehmen, die sich nun Gedanken machen, wie sie auf Plastik verzichten können. Und auch bei einigen großen Konzernen. Da kommen wir in Kontakt mit Leuten, die so in den Nachhaltigkeitsabteilungen arbeiten, also auch von großen Konzernen. Und die dann eben tatsächlich sagen, dass sie sich freuen über dieses Verbraucherfeedback, weil das natürlich ihre Position als Nachhaltigkeitsbeauftragte oder Umweltmenschen in Unternehmen stärkt. Aber die Verbraucher und vor allem unsere Umwelt brauchen mehr. Sie brauchen die entschlossene Hilfe der Politik beim Kampf gegen die Verpackungs- und Plastikflut. Unvermeidbar sind dabei auch Verbote, so wie sie jetzt die Europäische Union fordert, für Einweggeschirr, Strohhalme oder Wattestäbchen. Auch bei uns, im Land des Plastikwirtschaftswunders, will Umweltministerin Svenja Schulze endlich ernst machen. Bis zum Ende dieses Jahres sollen diese Plastikverbote in deutsches Recht umgesetzt sein. Ein Anfang, immerhin. Was wird jetzt aus dem Plastikmüll? Ein Feature von Jan-Uwe Starr. Es sprach Oliver Brod, Ton Ralf Perz, Regie Karina Lüttke, Redaktion Martin Hartwig. Mehr von den Zeitfragen hören Sie auch in unserer App. Der DLF Audiothek. Jetzt kostenfrei herunterladen für Android und iOS.